Willkommen zum Hörspiel. Die Hörspielabteilung von Deutschlandradio Kultur wünscht Ihnen ein glückliches Fest und einen anregenden, kurzweiligen ersten Weihnachtsabend mit den vielseitig interessierten, sich künstlerisch ausprobierenden, in mancherlei Wissensgebieten bewanderten, das Philosophieren schätzenden Freunden Beauvoir und Pécuchet. Die beiden werden zwar trotz ihrer Bemühungen immer wieder scheitern, sie bleiben aber unermüdlich hoffnungsfroh. In dem der Ideenkomik gewidmeten unvollendeten Roman von Gustave Flaubert brillieren die Schauspieler Ulrich Wildgruber und Hermann Lause. Beauvoir und Pécuchet nach Gustave Flaubert von Thomas Fritz. 12 Miniaturen für Musik und 2 Schauspieler. Monsieur Pécuchet, Monsieur Pécuchet, stellen Sie sich vor, Monsieur Pécuchet, ich habe geerbt, mein Onkel, Monsieur Pécuchet. Erinnern Sie sich, als Sie mich das erste Mal besucht haben, Sie wunderten sich über sein Bild im Schlafzimmer rechts neben dem Bett. Nun, dieser Onkel war nicht mein Onkel. Und nun ist er verstorben und vermacht seinem außerehelichen Sohn François-Denis Bartholomé Beauvoir die erfreuliche Summe von 250.000 Francs. Was sagen Sie dazu, lieber Freund? Und wissen Sie, was das heißt? Sie werden dem Marineministerium Ade sagen. Die Cambo und Brüder können ihre Stoffe ohne mich verkaufen. Werfen Sie die Feder weg, Pécuchet. Wir fangen ein neues Leben an. Wir gehen aufs Land, mein Lieber. Wir kaufen ein Haus. Kennen Sie Chavignol? Ein bezauberndes Dörfchen mitten im Calvados. Babarou hat mich darauf aufmerksam gemacht. Er hat eine Annonce gelesen. Das Gut besteht aus einem Pachthof von 38 Hektar, einer Art Schloss und einem sehr einträglichen Garten. Kostenpunkt 143.000 Francs. Ich habe sofort ein Telegramm geschickt. Machen Sie sich reisefertig, mein Freund. Mein Gott, wenn wir wach werden, werden wir den Lärm hören. Oder das Brüllen der Kühe, das von den Weiden her durch die Fensterläden dringt. Und draußen duftet es nach frisch geschnittenem Gras. Wir werden Rosenstöcke verschneiden. Und Tulpen umtopfen. Den Pflug in die Erde pressen. Monsieur Pécuchet. Wir lassen uns den Bart wachsen. Ein Gut wie dieses kann übrigens einiges abwerfen. Die Frage ist, ob man sich für die Viehzucht oder für den Ackerbau entscheidet. Wenn es keine Obstgegend ist. Was meinen Sie? Vielleicht sollten wir uns ein paar Bücher über Landwirtschaft besorgen. Ich könnte Dumouchel bitten. Und ich Barberou. Vielleicht sollten wir die Beiträge zu Agrikultur abonnieren. Mais empfiehlt sich, wie man hört, als Futtergetreide. Doch da der Brotpreis in einem fort in die Höhe geht, ist Weizen genauso eine sichere Bank. Und im Hausgarten? Mohrrüben, Auberginen, Spargel, Wassermelonen, Spinat. Und sie machten sich ans Werk. Thank you. wie was ich hier habe, war. Was Sie da haben? Eine Birne. Es sind vier. Nun sagen Sie bloß noch, dass Sie diese vier Prachtexemplare in unserem Garten geerntet haben. Je weniger Früchte der Baum trägt, desto üppiger geraten diese. Eine alte Gärtnerweisheit. In China hat man im Mittelalter... Sie haben eine Ader für den Obstbaum, Pikachu. Die richtige Anwendung des Okuliermessers kann praktisch jeder erlernen, solange er sich von seinem Vorhaben nicht abbringen lässt. Wie viel mag sie wiegen? Ein halbes Pfund. 274 Gramm. So eine Birne bringt es in Paris auf gut und gerne 3 Francs. Und wissen Sie was? Wissen Sie, was man um die Weihnachtszeit in St. Petersburg für eine einzige solche Götterfrucht auf den Tisch legen muss? Ich weiß, Pikachu. 2-3 Jährchen und wir hätten die Verluste vom vergangenen Jahr wieder rein. Leider haben wir bloß diese 3. Hm. Wollen Sie mich für den Hagel verantwortlich machen? Hagel ist eine Naturgewalt, was man vom Feuer nicht unbedingt sagen kann. Gegen Brandstiftung ist man machtlos. Möglicherweise war es doch falsch, das nasse Stroh auf einen Haufen zu schütten. Vergessen Sie bitte nicht, dass LeBlanc diese Methode ja gerade wegen der Wärmeentwicklung empfiehlt. Nein, ich bleibe dabei. Das war Louis Rache, weil wir ihm die Pacht gekündigt haben. Man darf diese primitiven Naturen nicht reizen. Ha, er war ein Betrüger, das wissen Sie doch. Er zahlte uns 2.000 für eine Wirtschaft, die spielend 20.000 abwerfen könnte. Ich denke mich daran, dem Flendirian dieser Leute Vorschub zu leisten. Und im Übrigen ist es mir immer noch lieber, dass die ganze Ernte zum Himmel fährt, als dass wir wieder darauf sitzen bleiben. Dabei. Wie kann Getreide schlecht riechen? Meines Erachtens hat es überhaupt keinen Geruch. Weder einen guten noch einen schlechten. Haben Sie etwa die Mäuse am schlechten Geruch gestört? Man soll niemals vergessen, wohin der Neid die Menschen bringen kann. Besonders wenn man den Fruchtwechsel noch immer für das Nonplusultra des Ackerbaus hält und sich weigert, die Vorteile der Düngung zur Kenntnis zu nehmen. Dass man ja auch als flüssiges Gold bezeichnet, davon hat hier noch keiner etwas gehört. Wissen Sie was, Pikachu? Manchmal denke ich, die Landwirtschaft könnte sehr wohl ein Witz sein. Entweder machen die Schädlinge alles zunichte. Oder die Witterungsumbilden. Oder der Herrgott in seinem unerforschlichen Ratschluss. Natürlich sind Tierkadaver das schiere Kapital, wenn man sie in kleine Stückchen zerhackt, auf den Feldern verstreut. Wenn sie bloß das Verfaulen nicht so lange hinziehen würde. Und das Hühnerengerlinge fressen weiß schließlich jeder. Und wenn der verdammte Gaul das Gatter mit den Hühnern halb so schnell über den Acker gezerrt hätte, hätten sie sich auch nicht die Beine gebrochen. Pikachu. Wollen Sie die Wahrheit wissen? Das Wirtschaften ist nicht unsere Stärke. Ah, und warum? Dahinter steckt doch nur der verfluchte Drang, reich zu werden. Wir haben es übertrieben, Bouvard. Wir sollten die Dinge lieber laufen lassen und unsere Tage genießen, was wächst, wächst und was nicht wächst. Schwamm drüber. Der Sturm hat 4 Bäume entwurzelt. Bitte sehr. Ich denke nicht daran, neue an Ihre Stelle zu setzen. Die Lücken wären allerdings äußerst unschön. Kennen Sie das Buch Der Gartenarchitekt? Die Bouchelle hat es mir zum Abschied geschenkt. Und der Verfasser unterscheidet darin zwischen dem romantischen, dem schaurigen, dem exotischen, dem ernsten, dem träumerischen und dem fantastischen Stil. Ah ja. Und was kennzeichnet, sagen wir, den exotischen Stil? Peruanische Kakteen. Und den träumerischen? Ein Teich. Ein Teich. Den schaurigen Stil gestaltet man mittels überhängender Felsen, zerschmetterter Bäume und niedergebrannter Karten. Für den romantischen Stil benötigt man Immortellen, Moos, Ruinen und Grüfte. Außerdem ein Votivbild der heiligen Jungfrau an der Stelle, wo ein vornehmer Herr von der Hand eines Mörders fiel. Eine Madonna können wir uns nicht leisten, aber ein Felsen, das ginge. Unzerschmetterte Bäume haben wir bereits 4. Die Ausgaben für Immortellen und Moos halten sich in Grenzen. Und wenn ich eine vergoldete Urne spendiere? Und ich einen Obelisken. Dann kommt alle 100 Jahre eine Taube, Pikachu, und wetzt ihren Schnabel am Stein. Und wenn der ganze Stein abgewetzt ist, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit herum. Und sie machten sich ans Werk. Ja, mein Lieber. Sie sind weg. Unglaubliche Leute. Dabei hatte man einiges von der Provinz gehört. Rucobé, Marescu und Colomb müssen ja immerhin einmal studiert haben. Das ist lange her. Wahrscheinlich haben Sie noch nie einen Garten gesehen, der nach künstlerischen Gesichtspunkten angelegt ist. Wenn Sie Spinat und Kopfsalat auseinanderhalten können, sind Sie zufrieden. Eine Blumenrabatte kapieren Sie nicht mehr. Ganz zu schweigen vom Zauber einer chinesischen Pagode. Oder den Mysterien eines Labyrinths. Haben Sie gehört, was Fourreau bemerkte, als wir ihn das etruskische Grabmal zeigten? Er frage sich, was eine Hundehütte im Rhabarberbeet zu suchen habe. Und so etwas will Bürgermeister sein. Aber der Notar ist auch nicht besser. Kein Deutsch. Als ich den Herrschaften unseren Torbogen präsentiere, hat sich doch Marescu tatsächlich einen Pfeifenkopf aus dem Fries gebrochen. Dem mit dem nackten Neger und der Schubkarre drauf. Und prompt hat sich Madame Baudin auch eine in die Tasche gestellt. Vielleicht will die alte Schakel ihren Bräutigam damit bezirzen. Nämlich Artaud. Ein ganz übler Bursche, wenn Sie mich fragen. Ich dachte, mich rührt der Schlag, als ich ihn Madame Baudin zuflüstern höre. Er habe noch nie derartig zugerichtete Bäume gesehen wie unsere beiden Pfauen. Aber bei der Lende hat er dann zugelangt. Und Vaucorbet hält sich offenbar für eine Kapazität der Medizin. Ich sage Ihnen, sollte ich jemals krank werden, werde ich mich lieber selber kurieren. Ärgern Sie sich nicht, dass das Wasser im Bassin versickert ist. Bei der nächsten Sintflut wird sich Ihre Brücke bestimmt bezahlt machen. Und habe ich nicht das Recht, das Dach meines Werkzeugschuppens in Brand zu setzen? Ich habe es. Freilich muss man mir nicht erklären, dass der Anblick eines verkohlten Gebälks ein Memento Mori bedeutet. Und was das Grabmal betrifft, verehrter Bigefroy, so werde ich mich sogar darin beisetzen lassen. Hurra, hurra! Hoffentlich geht es Ihnen besser als mir. Ich verspüre zu Zeiten eine Müdigkeit. Und ich einen Schwindel. Die mich offen gestanden etwas besorgt macht. Nein, mit unserer Gesundheit steht es nicht zum Besten, mein Lieber. Wir vernachlässigen unseren Körper. Wir benutzen ihn und beuten ihn aus. Aber wann kommen wir je auf die Idee, ihm eine Wohltat zu erweisen? Allein, was die alte Germain zusammenkocht, bedeutet unter medizinischem Gesichtspunkt wahrscheinlich eine einzige schleichende Vergiftung. Du, Michel, erwähnte neulich ein Buch über die Vitamine. Ich werde es uns schicken lassen. Und ich werde Barbaro um Literatur über die Akupunktur bitten. Es heißt, dass man Schlaflosigkeit durch das Einstechen von Nadeln ins Ohrläppchen behandeln kann. So könnten wir auf den Rotwein verzichten. Und ich müsste nachts nicht mehr raus. Gut wäre auch, wenn wir uns ein paar Thermometer schicken ließen, um täglich die Temperatur zu messen. Und was halten Sie von Sportgeräten? Auf alle Fälle brauchen wir Hanteln, ein Reck, einen Sandsack für Kniebeugen und ein Springseil. Ich meinerseits halte wechselwarme Bäder noch immer für die beste Abhärtung. Die Hygiene wird so lange ein Haufen zusammengelesener Ratschläge bleiben, solange wir nicht unseren Körper verstehen. Und die Seele? Durchfall beispielsweise kann sehr wohl seelisch bedingt sein. Verstopfung ebenso. Wir bestellen das Handbuch der Gesundheit von Raspail. Zuzüglich der physiologischen Monatshefte. Außerdem müssen wir unsere Hausapotheke inspizieren. Bitte, nehmen Sie es mir nicht übel, Bouvard. Aber Sie könnten eine Waage gebrauchen. Was das chirurgische Besteck angeht, würde ich sagen, nur das Nötigste. Ach, Bouvard. Wir werden uns endlich etwas Gutes tun. Eine Pinzette, ein Skalpell, ein paar Lanzetten, um Abszesse zu öffnen. Ready? Let's start! Und sie machten sich ans Werk. Haben wir die Leber schon drin? Ist drin. Bekeche. Aber wir haben wieder den einen Harnleiter vergessen. Weil immer alles auf einem Haufen liegt. Hier habe ich noch die Galle und die Milz. So. Noch ein paar kleine Därme. Und wir können ihn hier unten zumachen. Und jetzt weg damit. Ab in die Kiste. Im Grunde war es eine unnütze Ausgabe. Ein sehr teurer Baukasten, weiter nichts. Die Anatomie ist etwas für Kinder. Beziehungsweise für einen Sizier-Idioten wie Vokobel. Weil die Medizin keine Wissenschaft ist. Die ganze sogenannte Heilkunst ist nichts als die Zusammenstellung gewisser zufälliger... Vorläufiger. Erfolge. Solange sich die Herrschaften nicht mal einigen können, wann man mit Kampfer und wann mit Senflüstern vorgehen soll, beziehungsweise mit Quecksilber. In zulässigen Dosen. Und woher kommt diese Unsicherheit? Sie kommt daher, dass sich diese sogenannten Koryphäen über die Ursachen der Leiden gar nicht im Klaren sind. Der eine behauptet, wir hätten die Würmer ihre Hand im Spiel. Sie sind es! Die Zähne angreifen, die Lunge schwächen, die Leber vergrößern. Hören Sie auf! Sie ruinieren die Lärme und verursachen die Geräusche in ihnen. Und ein anderer behauptet mit der gleichen Unverfrorenheit, alles käme von der Erhöhung der Temperatur und empfiehlt so schnell wie möglich eine gründliche Abkühlung des Patienten herbeizuführen. Hören Sie auf! Pikwischi! Ich will mit dieser Schweinerei nichts mehr zu tun haben. Schön. Wir haben Madame Baudins Flechte zum Verschwinden gebracht. Aber wer beantwortet uns die Frage, ob die Heilung auf die Wirkung der Beruhigungssäfte oder der Abführzäpfchen zurückzuführen ist? Oder ob Furos Hämorrhoiden tatsächlich durch die Einnahme von Aloe-Pillen hervorgerufen worden sind? Wie meine Magenkrämpfe. Wie meine Migräne. Bouvard. Ja? Bouvard. Ich glaube, wir haben uns umsonst gequält. Ich hätte auf meinen Kaffee nicht zu verzichten brauchen. Vermutlich greift er weder die Nerven noch die Muskulatur an. Genauso wenig, wie ich den Schnupftabak verbannen musste. Wahrscheinlich war es nicht einmal nötig, den Verzehr von Gemüse zu unterbinden. Das Sodbrennen kommt garantiert von etwas ganz anderem. Vom Fleischgenuss kommt es jedenfalls bestimmt nicht. Mein Gott, Pikachu. Wir hätten weiter Wein trinken können. Das hätte unseren Schleimhäuten weder genützt noch geschadet. Oh, ich scheiße auf die Gesundheit. So, und jetzt gehe ich zu Germaine und lasse uns ein Essen machen. Und mit einem tellergroßen Eierkuchen fangen wir an. Und wie wär's mit einer Ente als Fortsetzung? Gefolgt von einem nicht zu mageren Schweinebraten mit Kohl. Völlig richtig. Eingezuckerte Erdbeeren. Und zwischen jedem Gang einem Pfirsichschnaps. Pikachu, wir fangen wieder an zu leben. Und zwar unter geflissentlicher Absehung von jeglicher Definition. Die Natur kennt nämlich weder Gesetz noch Logik. Infolgedessen kann man diese auch nicht erforschen. Und es ist höchst gleichgültig, herauszufinden, ob der Weg der Physik oder der Weg der Chemie besser geeignet ist, das Ziel zu verfehlen. Hören wir auf, damit die Schöpfung verstehen zu wollen. Fangen wir wieder damit an, sie zu verehren. Germain! Ja, Bouvard! Verlieren wir unseren Platz auf der Erde nicht aus den Augen, unseren Platz im Universum. Wenn Sie den Kopf in den Nacken legen, Bouvard, und das Licht von Myriaden von Sternen in Ihr Auge dringt, durchweht Sie da auch dieser erhabene Schauder der Ewigkeit? Ja. Und ich habe das Gefühl, dass all diese Sterne mich ansehen, Pikachu. Und mir zuzwinkern. Stellen Sie sich vor, die Lichtgeschwindigkeit beträgt 80.000 Meilen in der Sekunde. Ein Lichtstrahl aus der Milchstraße braucht 6 Jahrhunderte, um zu uns zu gelangen. So kann der Stern, welchen wir eben noch beobachten, bereits erloschen sein, als Philipp von Brabant vor den Toren der Heiligen Stadt mit den Mohren kämpfte. 6 Jahrhunderte, sagen Sie? Und diese 6 Jahrhunderte sind nur ein Klacks, wenn wir an die Jahrmillionen denken, seit die Gebirge sich hoben und das Regenwasser in den Ozeanen zusammenlief. Meinetwegen. Mir reichen die paar Jahrtausende, die unsere Vorfahren auf diesem angenehmen Planeten zu Hause sind. Wahr. Ich sehe ihn, wie er durch die Nebel der Urzeit herangetappt kommt, in Felle gewickelt und mit dem ungeschlachten Gang eines Affen. Was, frage ich Sie, wissen wir denn von Ihnen? Wie Sie es fertig brachten, diese Saurier zu erledigen und wie Sie in einem Stück Borg herumbohrten? Dieses Feuerfisch. Bouvard, meines Erachtens sind die Saurier seit der Sündflut ausgestorben. So? Gewisse Ausgrabungen deuten darauf hin. Versteinerte Fußabdrücke, Knochensplitter, gelegentlich Zähne. Haben Sie das noch nie gehört? Man will einen Keller ausschachten und plötzlich hat man einen von diesen Größen aus der Vergangenheit auf der Schippe. Donnerwetter. Die Erde steckt voll von dem Zeug. Wir stehen buchstäblich auf dem Schutt der menschlichen Zivilisation. Buchstäblich? Finden Sie das nicht interessant, Pikachu? Ich kriege Herzklopfen, wenn ich dran denke, Bouvard. Vielleicht sollten wir selbst einmal etwas ausgraben. Wir könnten eine kleine Sammlung anlegen. Zum Beispiel so ein paar Zähne. Oder einen keltischen Tinkstein. Oder einen römischen Infanteriehelm, Pikachu. Oder, was halten Sie davon, Bouvard? Einen Blechpanzer aus der Armee Karls des Großen. Und sie machten sich ans Werk. Thank you. Ja? Was haben Sie getan, Bouvard? Aufgeräumt! Ich habe satt, in einer Gerümpelkammer zu leben. In einem Museum, Monsieur Bouvard. Auf einer Müllhalde, Monsieur Piquet. Und was ist das? Ist das nicht vielleicht der Galgen vom Marktplatz im Falaise, den wir dem Neffen des Scharfrichters abluchsen konnten? Das ist der angeräucherte Balken, an dem ich mir jedes Mal den Kopf einrenne, wenn ich abends den Weg in mein Schlafzimmer suche. Ich pfeife auf ihn! Das ist Geschichte, Bouvard! Ich pfeife auf die Geschichte! So, dann pfeifen Sie vermutlich auch auf die Ziegel, mit denen man früher die Badestuben erwärmt hat. Nicht mehr und nicht weniger als auf den Strohhut des David de la Bazoc. Und das, obschon es doch diese drei Löcher hier sind, die beweisen, dass man ihn mit Schüssen in den Kopf getötet hat. Nachdem es durch den Verrat eines Spießgesellen gelungen war, den berühmtesten Raubmörder des Directoire zu ergreifen. Mein Gott, Bouvard. Tut mir leid, Piquet, aber ich pfeife weiterhin auf diese gotischen Glasfensterreste. Spätes 11. oder frühes 12. Jahrhundert. Auf die Hellebarde, auf das Kettenhemd, auf den heiligen Petrus mit... Man beachte... echten Haaren auf das römische Augenglas und auf die Butterform mit der untrüglichen Inschrift. Ausgeführt vor seiner königlichen Hoheit, dem Herzog von Angoulême, zu Noron, den 3. Oktober 1817. Bravo! Nicht zu vergessen den mit Goldfäden gestickten Stammbaum der Familie Croix, die Muschelkommode und diese zertrümmerte Holzkiste mit den Resten irgendeiner Bemalung. Falls Sie damit Zweifel an der Echtheit dieser Renaissance-Truhe mit der Geschichte von Samson und Dalila anmelden wollen... Oh nein, sie ist sicher echt genauso echt wie unsere Ausrüstung mit Feuersteinbeilen und diese Opferschale vom Hofe des Königs Artus, die man allerdings auch für ein ausrangiertes Taufbecken halten könnte. Und der Blutfleck? Ich nehme an, Katzenpisse. Und die Expertise von Lasonneur? Ist das der Herr, der knapp einem keltischen Menschenopfer entgangen ist? Monsieur Bouvard, ich frage Sie jetzt, ist das hier ein fränkischer Sarkophag oder ein Futtertrog? Und ich frage Sie auch etwas, Pécuchet, nämlich. Wo sind die Menschen? Ich verstehe. Sie geben alles auf. Also bitte schütten wir die Gesteinssammlung als Schotter vors Haus und die Fossiliensammlung vielleicht in die Jauchengrube. Es lohnt sich sowieso nicht, Gneis und Glimmer auseinanderzuhalten, ebenso wenig wie Jura und Carbon. Und wozu soll man zwischen Ammoniten und Bohrmuscheln einen Unterschied machen? Wo sind die Menschen, Piquet? Sie sind ein Zyniker, Bouvard. Sie geben die Welt der Vergessenheit preis. Sie sagen dem Fortschritt Ade. Warum auch nicht? Ich hätte es längst wissen müssen, wer mit einem Aristokratenknecht wie Danton sympathisiert, schreckt nicht davor zurück, mit der Tradition Schindluder zu treiben. Ja, Piquet, ja, aber wo sind die Menschen? Wohin sind die Menschen verschwunden? Ich sehne mich so nach einem richtigen, lebendigen Menschen, Piquet. Sie haben recht, Bouvard. Die Menschen kommen in unserer Geschichte etwas zu kurz. Da lobe ich mir die schöne Literatur. Bouvard? Wir könnten uns ein paar Romane besorgen. Walter Scott. Alexandre Dumas oder Balzac? In den Roman von Georges Sand soll es ein paar gewagte Szenen mit Ehebrecherinnen geben. Vielleicht sollten wir Theaterstücke lesen. Oder welche spielen. Eine Tirade von Racine traue ich mir zu. Méli und Gorju könnten etwas klassische Bildung vertragen. Im Grunde würde sie sogar dem Herrn Grafen nichts schaden. Abgesehen von seinen sogenannten Fayencen reicht sein Horizont bis zum Ackerrand. Ich werde den Legist spielen. Und nicht den Orest. Aber ich warne Sie, im entscheidenden Moment falle ich einfach aus der Rolle. Das heißt, wir schreiben selber ein Stück. Wir erfinden den Dialog, indem wir ihn führen. Anschließend brauchen wir ihn bloß noch zu Papier zu bringen. Die Monologe macht nachmittags jeder für sich. Und wenn man es im Odeon auf die Bühne bringt, fahren wir nach Paris und lassen uns feiern. Zuerst brauchen wir einen guten Stoff und eine aussagekräftige Fabel. Außerdem gibt es noch Regeln. Es kann nicht schaden, wenn wir uns einfach an sie halten. Also, wann soll der Bösewicht das erste Mal auftreten? Im ersten oder lieber erst im zweiten Akt? Womöglich ist das eine Frage des Stils. Entweder wir halten es mit Shakespeare oder mit Voltaire. Und Victor Hugo ist vom Tisch? Wir werden im Aristoteles nachsehen. Vers oder Prosa, Piquet? Die Prosa hat den Vorteil, finde ich, dass man sich die Scherereien mit den Reimen sparen kann. Doch findet man den Reim, erglänzt zu unserem Lohne der ganze Vers Bouvard gleich einer goldenen Krone. Und sie machten sich ans Werk. Thank you. begreifen Sie, Pécuchet, was das Erhabene ist? Es gibt eine Neuigkeit. Ich begreife es auch nicht. Zuerst fand man Shakespeare großartig, dann fand man ihn scheußlich. Erst sollte sich in jedem Stück jemand umbringen und dann wollte man das verbieten. Wo war? Ist Cervantes ein Vorbild oder ist er es nicht? Darf man Familienväter auf die Bühne bringen oder lässt man lieber die Finger davon? Soll man sich im Zweifelsfall an die Dichter halten oder lieber an die Kritiker? Gehört ein ausgemachter Sittenstrolch in die Tragödie? Darf die Komödie zeigen, wohin es der Suff mit einem verlassenen Liebhaber bringen kann? Bouvard! Seit 300 Jahren gibt es in der Literatur nichts mehr, worüber man sich einig ist und warum. Warum? Ich begreife es nicht. Weil sich jeder grundsätzlich nur an das hält, was seinen Angewohnheiten schmeichelt. Bitte, Bouvard, es ist nämlich so, in Paris... Ich muss Ihnen etwas sagen, Pécuchet. Auch wenn ich es nicht gern tue. Denn es wird Ihnen das Herz brechen. Die Literatur ist nicht beliebt. Es ist nämlich so, Bouvard. In Paris ist die Revolution. Die Stadt starrt von Barrikaden. Der König ist gestürzt. Der Kassationshof, das Appellationsgericht, die Oberrechnungskammer und der Staatsrat haben die provisorische Regierung bereits anerkannt. Frankreich ist wieder eine Republik. Oh, Frankreich ist wieder eine Republik. Eine... Man pflanzt wieder Freiheitsbäume. Woher wissen Sie das? Jemand aus Falaise muss es gestern herum erzählt haben. Und eben hat Fourreau vor der Bürgermeisterei die offizielle Verlautbarung angeschlagen. Nein! Hören Sie doch! Die Revolution. Hören Sie das? Die Leute sammeln sich auf der Gemeindewiese. Also dann, das Volk ruft nach uns, Pécuchet. Gorgy soll einen Spaten und eine Schubkarre holen. Wir werden die Pappel rechts in der Waschhausecke ausgraben. Mir scheint, sie hat genau die richtige Größe. Ah, und Milly soll nachsehen, ob sie in der Truhe auf dem Spitzboden noch blau-weiß-rote Bänder findet. Und Coulon soll sich endlich einen Schubs geben und die Nationalgarde alarmieren. Und Chirval soll seine Feuerwehrleute antreten lassen. Ich wette, er denkt nicht daran. Und Abbé Geoffroy möge sich seinen Weihwasserkessel schnappen und... Oh mein Gott, Bouvard. Ich glaube, mir wird schwindelig. Das Karussell des Lebens fängt sich an zu drehen. Werfen wir die Bücher vom Tisch! Stürzen wir uns in die Politik! Wie? Ein Theaterstück schreiben! Meine Damen und Herren, ganz Frankreich ist zu einer Bühne geworden, auf der das erhabene Drama der Revolution zur Aufführung gelangt. Erster Akt, nieder mit der Monarchie. Zweiter Akt, es lebe die Republik. Shakespeare ist ein Waisenknabe dagegen. Genau wie Voltaire. Falls es zu Kämpfen kommt, werden wir die Bürgerwehr ins Feld führen müssen. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber ich stehe nicht an, mich aufstellen zu lassen. Rechtsum schweckt im Gleichschritt. Vielleicht sollten wir sogar kandidieren. Sonst wird garantiert Marescot auf diese Idee kommen. Oder Vaucorbet. Oder Petit. Glauben Sie mir, jeder Lehrer schielt heimlich nach einem Abgeordnetensessel. Na dann, gute Nacht, Chavignol. Nein, Bouvard. Sie sind der geborene Volksvertreter. Mein Kandidat sind Sie. Pécuchet. Sie werden die Demokratie hüten, wie Ihren Augapfel. Und Sie machten sich... Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und Sie machten sich... Frieden den Hüttern! Krieg den Verwestern! Und Sie machten sich ans Werk. Die Fantasie an die Macht! Thank you. Mein Gott, Pikachu, in was für einer Epoche zwingt man uns eigentlich zu leben? In der Epoche der Spießbürger, Kleingeister und Vollidioten. Wenn er noch geputscht hätte! Aber nein, Sie haben ihn gewählt. 6 Millionen Stimmen. 6 Millionen. Stellen Sie sich diese 6 Millionen Trottel auf einen Haufen vor, Bouvard. Man ist unweigerlich versucht, an die Sintflut zu denken. Wollen Sie meine Meinung hören? Die Bourgeois sind grausam. Die Arbeiter neidisch, die Priester charakterlos und das Volk. Das Volk, mein lieber Pikachu, das Volk kriecht jedem Tyrannen in den Arsch, solange der ihm einen Fressnapf aufs Maul schiebt. Infolgedessen hat Napoleon vollkommen recht. Soll er ihnen den Kopf waschen? Und zwar gründlich. Auf die Mehrheit ist niemals Verlass. Genauso wenig wie auf die Minderheit. Was für ein Schlamassel. Und das nennt sich nun Revolution. Schönen Dank auch. Aber der Herr Graf renoviert sein Schloss und lacht sich ins Fäustchen. Lassen wir ihm die Freude. Haben Sie gesehen? Mit der einen Hand unterstrich er die Vorteile der Verbrauchsteuern und mit der anderen erbat er sich die Schüssel mit dem Schmorhuhn. Ja, und unserem Freund Marescot tropfte der Madeira aus den Mundwinkeln, während der Coulon von der Unumgänglichkeit der Todesstrafe zu überzeugen gedacht. Und Heurtaut erst. Die Freiheit, das ist die Polizei. Und erst Vaucourbet. Die Bienen sind ein Beweis für die Monarchie. Und dafür haben wir gekämpft. Unserem Schreibtisch den Rücken gekehrt. Unser Herz zum Markte getragen. Exerziert bis zum Umfallen, marschiert bis die Socken qualmten. Und das alles unter dem Kommando eines Feldwebels, der eigentlich unser Stallknecht war. Die Zeitung können wir jedenfalls wieder abbestellen. Wenn ich dran denke, dass ich drauf und dran war, mich für den Landtag aufstellen zu lassen. Und unser Pappelchen? Petit hat es zerhackt, um die Schule damit zu heizen. Und wie heiter es immer vor dem Waschhaus stand. Am Abend ging manchmal eine Brise durch die Blätter hindurch. Und sie erglänzten wie Silber. Ohne uns hätte es noch gut und gern 30 Jahre dort stehen können. Ohne die Revolution. Ohne den Fortschritt. Und wissen Sie, was das Beste war? Wie Gorgieux eines Tages Madame Baudins Tulpen untergegraben hat. Bloß, um sein Recht auf Arbeit zu verwirklichen. Die Ideale sind im Einer. Halten wir uns an die Utopien. Ah ja. Darf ich Sie daran erinnern, dass die Sensation bei den Ikariern darin besteht, dass das Frühstück nur 20 Minuten dauert? Die Frauen in Krankenhäusern entbinden und kein Buch ohne die Erlaubnis der Republik gedruckt werden darf? Schöne Aussicht. Meinetwegen, KB ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. Aber nehmen Sie Fourier. In unserer Seele wohnen 12 Hauptkräfte. 5 egoistische, 4 animistische, 3 distributive. Die ersten tendieren zum Individuum, die nächsten zur Gruppe, die restlichen zu erweiterten Gruppen oder Reihen, welche in ihrer Gesamtheit die Phalanx bilden. Ein Kollektiv von 1800 Personen, die in einem Palast wohnen. Man hat Fahnen und veranstaltet Feste, bei denen Kuchen gegessen wird. Jede Frau kann, wenn sie es wünscht, 3 Männer besitzen. Den Ehemann, den Liebhaber und den Erzeuger. Junggesellen können sich Bayadieren leisten. Wenigstens was? Bitte, durch Kreuzung der Rassen wird das menschliche Leben verlängert. Die Wolken lassen sich lenken. Nachts werden die Städte durch künstlichen Regen sauber gespült. Schiffe werden die Polarmeere durchqueren, welche man mit Hilfe des Nordlichts vom Eis befreit hat. Ich fürchte, er neigt dazu, sich Illusionen zu machen. Männer wie Morus, Campanella, Saint-Simon und Fourier werden niemals vor der ordinären Gewalt sogenannter Tatsachen zu Kreuze kriechen. Sie sind Heilige. Sie sind Märtyrer. Ich bewundere sie. Na schön, aber nur mal im Ernst. Pikachu. Glauben Sie wirklich, die Hirngespinste eines dieser Herren könnten die Welt verändern? Darum geht es nicht. Ach, und worum geht es dann? Es geht darum, nicht länger im Sumpf des Egoismus dahin zu vegetieren. Man muss die Systeme prüfen und sich für das Beste entscheiden. Das Beste ist der Sozialismus. Ach, hören Sie doch auf! Babeuf, ja? Blanqui, ja? Proudhon, ja? Louis Blanc, ja? Ich sage Ihnen eins, bleiben Sie mir mit Ihren Sozialisten vom Leibe. Die Sozialisten wollen immer nur die Tyrannei. Aber nein. Aber doch. Pikachu. Hey, Pikachu, was ist Ihnen? Da. Sehen Sie? Was denn, mein Gott? Da. Da draußen. Meinen Sie, Mili? Sie pumpt Wasser. Das sehe ich auch. Und jetzt? Jetzt beugt sie sich wieder vor. Ah, jetzt habe ich sie, Pikachu. Sie sind ein erfahrener Mann. Das kann ich nicht leugnen. Ich weiß, Sie machen Madame Bonin den Hof. Ich gebe zu, die Dame ist zwar eine Reaktionärin, aber sie versteht es, Interessen zu wecken. Fleischliche Interessen. Auch das. Bitte, Bouvard, erklären Sie mir, wie es die Wüstlinge anstellen, eine Frau zu erobern. Oh, man macht ihnen Geschenke. Man lädt sie zum Essen ein. Ja, aber... Aber dann? Nun, manche lassen sich in Ohnmacht fallen, damit man sie auf ein Sofa trägt. Andere tun so, als wären sie Heilige. Dabei sind sie wahre Messalinen. Das Sicherste ist, ihnen niemals Glauben zu schenken. Es wird Ihnen sonderbar vorkommen, was ich jetzt sage, Bouvard. Bitte stellen Sie mir trotzdem keine Fragen. Es gibt gewisse Veränderungen des Blutes. Es ist mir unmöglich, von Ihnen zu sprechen. Ich werde ein neues Leben anfangen. Aber Sie sind mein Freund. Deshalb sollen Sie es als Erster erfahren. Ich werde Mélie heiraten. Und sie machten sich ans Werk. Danke, ich kann nicht klagen. Mal so, naja. Hauptsache, bei Ihnen ist alles in Ordnung, mein lieber Pekichet. Ich freue mich selbstverständlich, Sie glücklich zu wissen, mein Lieber. Juste Romain Cyril, Pekichet. François Denis Bartholomé. Was soll ich Ihnen sagen? Sie war scharf auf den Acker. Der verdammte Acker hatte es ihr angetan, wo er doch gerade so schön an ihre Felder stößt. Um den Acker als Morgengabe zu kriegen, hätte mich die alte Schachtel womöglich sogar geheiratet wegen eines Ackers. Was für eine Herzlosigkeit. Was dieses kleine Luder mir angetan hat, ich wage kaum davon zu sprechen. Dabei hat sie mir hoch und heilig geschworen, noch unberührt zu sein. Aber ich habe mich belesen. Die Symptome sind leider eindeutig. Bouvard, ich bin geschlechtskrank. Meine Zeit ist um. Unsinn. Pécuchet, hören Sie, genieren Sie sich nicht und sagen Sie mir die Wahrheit. Juckt es? Ob es? Ab und an, ja. Und wie sieht er aus? Ist er gerötet? Angeschwollen? Das eigentlich nicht. Aber es brennt beim Wasserlassen, nicht wahr? Ja. Na bitte, ein Tripper. Das kriegen wir hin, Pécuchet. Ich bin hier nachgegangen. Zuerst in die Küche, dann in den Keller, dann auf den Boden. Ich habe ihr bei der Arbeit geholfen. Ich habe Kartoffeln geschält. Sie hat mich angesehen. Zuerst habe ich sie nur küssen wollen, aber dann stolperte sie und fiel in Stroh. Ihre Bluse verrutschte auch. Und oh mein Gott, ich war wie vom Teufel besessen. Das heißt, wir werden die kleine Hexe entlassen müssen. Wie konnte sie mich nur so enttäuschen? Was wollen Sie? So sind Sie. Madame Bordin, wie sie flüsterte, wie sie gurrte, mit was für schmachtenden Blicken sie sich an mich heranmachte, wie sie einen Schal angeschleppt brachte, als mir kalt war, weil durch die Ritzen ihrer verdammten Gartenlaube der Wind pfiff. Und als mich einmal Blähungen plagten, kochte sie mir auf der Stelle Kamillenblütentee. Alles Firlefanz. Marisco hat ihr bereits den Vertrag aufgesetzt und wie ich mich gerade auf dem Sofa ein bisschen ausstrecken will, da bittet sie mich schnell noch um eine Unterschrift. Sie haben uns reingelegt. Sie haben uns angeschmiert. Und zwar gründlich. Und ich wollte sie hier allein lassen? Und ich wäre beinahe zu ihr gezogen. Jetzt ist es wie damals, nicht wahr, Bouvard? Wie damals? Als wir uns begegnet sind. Auf dem Boulevard Boudin. Stimmt, Becuchet. Mein Gott. Eine Hitze war das. Sie saßen auf einer Bank. Und Sie haben sich neben mich gesetzt. Oh, Moment. Guten Tag, Monsieur. Darf ich? Ja, bitte. Und dann haben Sie den Hut abgenommen. Ah, verflucht heiß hier. Und ich zog auch mal eine Mütze vom Kopf, um mir die Stirn abzuwischen. Ja, sehr heiß hier. Und das sah ich? Und ich sah... Sie haben Ihren Namen hineingeschrieben. Damit es im Büro keine Verwechslungen gibt. Ach, Becuchet. Bouvard. Wenn man sich das vorstellt. Diese riesige Stadt, die vor Hitze und Menschen überkocht, und mittendrin in diesem Gequirle und Gejapse bewegen sich zwei Menschen, die sich noch nicht einmal dem Namen nach kennen, unaufhaltsam aufeinander zu, um schließlich auf einer Bank auf dem Boulevard Bourdon Bekanntschaft zu schließen. Mancher würde nicht zögern, von einem Wunder zu sprechen. Nicht wahr? Die Schwerkraft der Himmelskörper könnte ihren Einfluss geltend gemacht haben, oder aber der Mesmer-Magnetismus. Das heißt, dass gerade an Tagen mit ungehinderter Sonneneinstrahlung der Äther zunehmend durch das Fluidum beherrscht wird. Möglicherweise ist der Kosmos nicht leer, sondern von Milliarden unsichtbarer Toten bevölkert, weil sie sich seit Jahrtausenden dort ansammeln. Und warum sollte dann der Raum um uns her nicht von anscheinend rätselhaften Kräften erfüllt sein, die wir bloß noch nicht kennen? Deren Auswirkungen wir aber sehr wohl zu spüren bekommen können. Existiert denn nur das, was wir sehen, anfassen, riechen oder hören können? Die Elektrizität ist der schönste Gegenbeweis. Marescot berichtete neulich, er habe mit eigenen Augen gesehen, wie Beljeans Nussbaumtisch durchs Zimmer marschiert sei. Und ich, Idiot, habe ihn damit aufgezogen. Alles hängt mit einer Bekannten von Madame Marescot zusammen, einer gewissen Mademoiselle Laverrière. Sie ist das ideale Medium. Wo immer sie sich hinbegibt, folgen ihr die Klopfgeister auf dem Fuße. Mit ihrer Hilfe ermöglicht sie es den Verstorbenen, ihren hinterbliebenen Verwandten Ratschläge zu erteilen. Man muss nur versuchen, sie in Hypnose zu versetzen. Also gut, Bouvard. Schläfern Sie mich ein. Geben Sie mir Ihre Hand. Und jetzt sehen Sie mich an. Konzentrieren Sie sich. Konzentrieren. Becuchet? Was ist los, Bouvard? Kein Mensch kann in Trance geraten, wenn er zwischendurch immer wieder aufgeweckt wird. Also los, Versuch Nummer 2. Konzentrieren Sie sich, Becuchet. Konzentrieren. Konzentrieren. Und sie machten sich ans Werk. Thank you. Ethaniel, Anazin, Ischyros, Athanatos, Adonai, Shaddai, Elo, Messiasos. Nein, Bouvard, wir haben alle acht Dämonen angerufen, genau wie vorgeschrieben. Das muss an etwas anderem liegen. Vielleicht hat es deshalb nicht geklappt, weil er nicht Ihr richtiger Vater war. Aber er war ja mein richtiger Vater. Nehmen Sie es nicht so schwer, Bouvard. Vielleicht... warten Sie mal hier. Swedenborg schreibt hier... Still. Da. Jetzt. Nein. Ich habe mich geirrt. War Ihr Vater korpulent? Swedenborg schreibt... Bei Personen, deren Leibesgewicht das desjenigen, wo sie herbeizurufen wünschen, übersteigt, erhöht sich das Risiko proportional. Aber seine Stimme. Seine Stimme haben wir doch deutlich gehört, oder nicht? Weil die Stimme nicht aus Materie besteht. Infolgedessen kann der Geist in der Stimme in Erscheinung treten, ohne die Kraft zu erübrigen, sich in Materie zu verwandeln. Klingt einleuchtend. Andererseits... Hören Sie mal, Pikachu, mein Kehlkopf. Ihr Kehlkopf besteht selbstverständlich aus Materie. Der Kehlkopf ist real. Er bringt die Stimme hervor. Ah. Ah. Die Stimme selber ist irreal. Der Kehlkopf ist real, aber die Stimme ist irreal. Finden Sie das wirklich logisch, Pikachu? Irgendwo muss man die Grenze doch ziehen. Ja, aber wo? Oder liebäugeln Sie mit der These, Geist und Materie seien ohnehin ein und dasselbe. Ja, aber was ist Materie? Und was ist Geist? Eine knifflige Frage, das muss ich zugeben. Und trotzdem finde ich, Pikachu, wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Wenn ich Dumouchel richtig verstanden habe, geht es um die Entscheidung? Moment noch. Pikachu, können wir uns auf Dumouchel verlassen? Er hat Generationen von Schülern die Augen geöffnet. In puncto selbstständiges Denken reicht ihm niemand so leicht das Wasser, Bouvard. Also, es geht um die Entscheidung, was war zuerst da, die Materie oder die Idee? Die einen sagen, nur etwas Materielles könne überhaupt eine Idee hervorbringen. Die anderen sagen, ohne eine Idee konnte die Materie gar nicht erst geschaffen werden. Das erinnert mich ein bisschen an die Frage nach der Henne und dem Ei. Die hat es ebenfalls in sich. Machen wir weiter? Ja. Mir macht es Spaß. So? Mir auch. Wie gesagt... Die einen behaupten, die Materie zeuge die Idee, und die anderen, es verhalte sich in Wahrheit gerade umgekehrt. Je nachdem nennt man diese Leute Materialisten oder Idealisten. Naja, das verstehe ich, aber wer hat recht? Wer hat recht? Wer hat recht? Offen gestanden, Bouvard. Heißt das, Sie wissen das auch nicht? Ich kenne einige Argumente, die in sich kein vernünftiger Mensch verschließen kann. Allerdings muss ich einräumen, dass es ein paar Gegenargumente gibt, die sich schwer entkräften lassen dürfen. Ich sehe schon, um die Anschaffung einiger neuer Bücher kommen wir nicht darum. Leider steht es mit unseren Finanzen längst nicht mehr zum Besten. Keine Sorge, Bouvard! Hier, haben Sie sich nie gefragt, was diese Kiste enthält? Dumouchels philosophische Handbibliothek. Er meinte, wenn er es sich leisten könnte, aufs Land zu gehen, statt seinen Schülern das selbstständige Denken beizubringen, würde es ihn glücklich machen, sich der Klärung einiger offener Fragen des Geisteslebens zuzuwenden. Er empfahl mir, es ihm gleich zu tun. Hier, vertiefen Sie sich am besten in die Subjekt-Objekt-Beziehung, dann kann ich mich dem freien Willen widmen. Meinetwegen, ich knöpfe mir mal hier den Cartesius vor. Dann nehme ich Platon in Angriff. Und was haben wir hier noch? Lametrie, Bacon, Kant? Zu Kant kommen wir später. Vorsicht, das Populäre muss nicht falsch sein. Hier, die Vorzüge der induktiven Methode. Offenbar viel gelesen. Und hier, einerseits, andererseits, Dialektik für Fortgeschrittene. Schauen wir trotzdem mal rein. Und hier, abstrahieren leicht gemacht. Genau, was wir brauchen. Und hier, Pikachu, was ist Ontologie? Hören Sie Spinoza. Die Materie ist das, was aus sich selbst, durch sich selbst, ohne Ursache und ohne Ursprung ist. Diese Materie ist Gott. Klar. Oder nicht? Und sie machten sich ans Werk. Fertig, Bikishi. Fertig. Lesen Sie vor. Haben Sie die Stühle? Hier stehen Sie doch. Gut. Bürger von Chavignol, ihr, die ihr uns gefunden habt, die Sonne geht auf und unter. Auf den Tag folgt die Nacht und auf die Nacht der Tag. Frühling, Sommer, Herbst und Winter wechseln einander ab. Wir kommen auf die Welt und verlassen diese nach einer gewissen Zeit. Warum? Wozu? Wahrscheinlich habt ihr euch noch nie den Kopf darüber zerbrochen. Oh, ihr Kinder! Wir jedoch verspürten das Bedürfnis, uns nach den Ursachen und Zwecken unserer Existenz zu erkundigen. Die Antworten, die die Philosophen auf diese Fragen gegeben haben, gehen bekanntlich weit auseinander. Wer sie prüft, wir zu folgender Schlussfolgerung gelangen. Weder das Universum, noch die Erde, noch der Mensch haben irgendeinen Sinn. Die Ideen taugen genauso wenig wie die Substanzen. Was man gemeinhin das Leben nennt, ist in Wahrheit eine unnütze Schinderei. Und es gibt keinen einzigen Grund, nicht sogleich Schluss damit zu machen. Bravo! Bravo! Stimmt, stimmt genau, Pikachu. Sie legen den Finger auf die Wunde. Bürger von Chavignol, wenn ihr es anders halten wollt, bitte sehr, wir kennen unseren Weg. Und gehen ihn alle ein. Es gibt keine befriedigendere Lösung, Valet. Sie haben das Zeug zum Schriftsteller, Pikachu. Wissen Sie das? Wo soll ich unterschreiben? Hier, neben meinem Namen. Die werden Augen machen, sage ich Ihnen. Maresco. Bukobe. Ach, Madame Butter. Ah, und der Herr Bürgermeister. Und der Herr Graf. Was Sie wohl über uns sagen werden? Blattheiten werden. Hier, eins für Sie und eins für mich. Donnerwetter, Pikachu. Wo haben Sie die aufgetrieben? Erkennen Sie sie nicht? Unsere alten Springseile. Wenigstens diese Ausgabe wird sich gelohnt haben. Mein Gott, damals haben wir noch an die Gymnastik geglaubt. Können Sie es eigentlich noch? Mal sehen. Habe nun die Philosophie und Juristerei und Medizin durchaus studiert mit heißer Müde stehe ich nun, ich arme Tor und bin so klug als wie zuvor. Und sehe, dass wir nichts wissen können. Heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe schon an die Zehen. Ja, herauf, herab und quer und komm, meine Schüler, an der Nase herum. Und sehe, dass wir nichts wissen können. Naja. Ja, also, steigen wir auf die Stühle. Steigen wir auf die Stühle. Sehen Sie, so macht man die Schlinge. Und jetzt durchfällen. Warum ist das Seil eigentlich so klebrig, Brikische? Ich hab's eingeseift. Davon wird es glatt. Und das Seil läuft, ohne hängen zu bleiben, durch die Schlinge. Ich finde, es wird davon klebrig. Probieren Sie, wie es läuft. Na? Wie läuft es? Es läuft. Ich gebe das Kommando. Ausgezeichnet. Ja, gut. Ich gebe das Kommando. Der Tod hat gar nichts Fürchterliches, nicht wahr? Nein, wir werden einfach ein Teil der Natur sein. Was wir genau genommen auch jetzt bereit sind. Das heißt, wir haben umso weniger Grund, uns vor dem betreffenden Unterschied zu fürchten. Als er bei Lichte besehen gar nicht existiert. Und das Nichts, das vor uns liegt, ist schließlich nicht schlimmer als das Nichts, das hinter uns liegt. Wie geschehen? Moa. Also, Sie geben das Kommando. Und wenn ich das Kommando gebe, treten wir beide zugleich mit voller Wucht gegen die Rückenlehne. Ich schließe die Augen. Achtung. Pikachu. Bouva. Hören Sie das, Pikachu? Was? Das. Das? Ja. Die Glocken läuten. Tatsächlich, man hört die Glocken läuten. Und wissen Sie warum? Weil Weihnachten ist, natürlich. Abbé Geoffroy trommelt seine Schäfchen zur Christmitte zusammen. Stille Nacht. Alles schläft. Heilige Nacht. Sie stapfen durch den Schnee zur Kirche. Und drinnen knüpfen Sie Ihre Mäntel auf, setzen sich in die Bänke und falten die Hände. Falls Sie nicht gerade Ihre Gesangbücher präparieren oder Kleingeld für die Kollekte zusammenkratzen. Und dann steht der Bischof vor auf, setzt die Trompete an die Lippen und bläst. Bläst! Dass die Luft über den brennenden Kerzen anfängt zu zittern. Und dann setzt die Orgel ein. Und dann singen sie. Stille Nacht. Heilige Nacht. Alles schläft. Einsam wacht. Nur das traute, hochheilige Paar tönt es laut von fern und nah. Christ, der Retter, ist da. Christ, der Retter, ist da. Wo war? Geschehen. Das war er. Er hat uns das Leben geschenkt. Zum zweiten Mal. Ja. Und diesmal. Diesmal. Soll er es uns nicht umsonst geschenkt haben. Und sie machten sich ans Werk. Schläft. Pauline ebenfalls. Gott sei Dank. Vielleicht sind wir doch schon zu alt. Ob alle Kinder so anstrengend sind? Was auch immer sie anstellen, Pikachu, wir dürfen nicht vergessen, dass sie niemals geliebt worden sind. Der Vater war ein Einbrecher und hat sie geschlagen. Und die Mutter war eine Hure und hat sie vernachlässigt. Ist es ein Wunder, wenn ihre Seele Schaden genommen hat? Ich weiß, Mama, ich weiß. Aber diese Ausdrücke. Heute Nachmittag sage ich zu Pauline, dass es Zeit zum Flötenspiel ist. Und was glauben Sie, erwidert sie mir? Steck dir doch deine Flöte in den Arsch, Onkel. Ein 14-jähriges Mädchen. Sie wäscht sich nicht, sie bedient sich heimlich in der Küche. Sie reißt ihrem Bruder die Haare aus und legt es offensichtlich darauf an, weder schreiben noch rechnen zu lernen. Aber Was macht das schon gegen Puls? Entsetzlichen Hang zur Gewalttätigkeit. Oh mein Gott, Bouvard. Hat er wieder ein Kaninchen? Schlimmer, schlimmer, Pécuchet. Er hat Jermaines Katze. Die mit dem weißen Latz? Ja, die mit dem weißen Latz. Er hat vor über 2 Wochen Jermaines Katze drüben im Waschhaus in den Kessel gesperrt. Heute ist Jermaine dahinter gekommen. Sie hebt den Deckel hoch und dann kommt sie herausgekrochen. Staubgrau. Vollkommen ausgemergelt, mit kahlem Fell, der Schwanz nur noch ein Strick, der hinterher herbaumelt. Ihre Augen waren weiß und quollen beinahe aus dem Schädel heraus. Sie sprang 2-3 Mal in die Höhe und gab einen heulenden Laut von sich. Dann rutschte sie zusammen und war tot. Jermaine stand das Herz still. Und der Bengel steht daneben und lacht. Lacht! Ich konnte nicht anders. Ich habe ihm ein paar hinter die Löffel gegeben. Er stolpert, ist hingefallen und... Ist er auch? Nein, aber er hat sich den Kopf aufgeschlagen. Oh mein Gott. Mein Gott, manchmal ist es auch für einen Christenmenschen zu schwer, die Geduld zu bewahren. Welche das A und O jeder Erziehung ist. Hoffen wir, dass es dem Herrn gefällt, ein Wunder zu statuieren. Irgendwas muss schiefgelaufen sein. Zu viel Strenge und zu wenig Milde? Oder zu viel Milde und zu wenig Strenge? Wenn es an Vorbildern nicht fehlt, warum fehlt es dann am Respekt? Erziehung bedeutet Veredelung des Gemüts durch Bezähmung des Temperaments. Wobei es der Natur so viel Freiheit wie möglich zu lassen gilt. Wie das praktisch aussehen soll, möchte ich wissen. Erziehung ist Selbsterziehung. Disziplin ist Selbstdisziplin. Man muss lernen, seine Triebe unter Verschluss zu halten. Herrgott doch mal! In diesem Punkt scheint es Paul besonders schwer zu haben. Hat er wieder? Es heißt, man wird blöde davon. Ach was, lediglich das Übermaß schwächt den Organismus. Die Folge ist eine erhöhte Anfälligkeit für Erkältungskrankheiten und Darminfektionen. Haben Sie den Jungen je krank erlebt? Aber auf Pauline müssen wir aufpassen. Irgendwann wird einer dieser Dreckskerle ihren Mangel an moralischem Empfinden auszunutzen wissen. Aber wie denn? Wie denn? Sollen wir sie einsperren? Wir können doch nicht alle Männer von ihr fernhalten. Und Schweine gibt es mehr, als man denkt. Das Verderben lauert überall. Ja, das Verderben lauert überall. Und wissen Sie was, mein Lieber? Genau deshalb fruchten unsere Anstrengungen nicht. Schauen Sie sich doch um! Wie soll der heilsame Einfluss, den wir auf die Seele unserer Schützlinge ausüben, sich gegen diese Sturzflut aus Roheit und Niedertracht behaupten können, die einem entgegenstürzt, sobald man sich einem dieser Mitbürger auf 3 Schritte nähert? Mein Gott, was für Narren waren wir doch! Wir binden ihnen hier Kompressen auf ihre Wunden und da draußen wühlen sie sich durch einen Schlamm aus Missgunst, Lüge und Eitelkeit, wie die Würmer durch einen Misthaufen. Aber wir werden den Spieß umdrehen. Dank insgeheimer Beeinflussung, wie stufenweise Ausbildung und künstliche Reizung des Elementarempfindens, könnten wir Chavignol in eine Insel der Rechtschaffenheit verwandeln. Die Herrschaften werden sich noch wundern. Nur, dass wir ihnen nichts zu sagen haben. Wenn wir ihnen etwas verbieten, werden sie uns auslachen. Oder wir tragen ihnen eine Strafarbeit auf. Was tun wir, wenn sie sich weigern, sie auszuführen? Tja, lassen Sie mich nachdenken, Pécuchet. Wir könnten eine Broschüre drucken. Mit Hinweisen, die einen empfehlenswerten Lebenswandel. Wir könnten sie überall in die Briefkästen stecken. Wir könnten ein paar Anekdoten, Sprüche und Kochrezepte dazwischen schmuggeln, um den Strohköpfen die Lektüre schmackhaft zu machen. Für Druckschriften fehlt uns, fürchte ich, das Geld. Ich weiß, im Moment sind wir ein bisschen knapper Kasse. Aber wir könnten doch einen Kredit aufnehmen. Das Haus und der Garten. Ich habe schon einen Kredit aufgenommen. Ich dachte, ich wollte Sie nicht beunruhigen, mein Lieber. Ja, dann müssen wir der mündlichen Aufklärung den Vorzug geben. Zumal sie wirksamer ist. Wir veranstalten einen Kursus. Den einen Vortrag bestreiten Sie, den anderen ich. Dass uns Abbé Geoffroy auf die Kanzel lässt, kann ich mir nach unserem letzten Disput über die Evangelien ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dann gehen wir zu Beljambe. Der Saal im Gasthaus fasst mindestens so viele Leute wie Geoffroys Betstube und die Kosten. Wir könnten vielleicht ein paar von unseren Büchern verkaufen. Und dann sprechen wir zu Ihnen. Ja, dann sprechen wir zu Ihnen, sagen Sie selber. Was sollte den verstockten Sinn eines innerlich verwahrlosten Menschen aufrühren können, wenn nicht der brustwarme Laut einer menschlichen Stimme? Und sie machten sich ans Werk. Alles unverändert. Sehen Sie? Nur ein bisschen verstaubt. Germaine hat wahrscheinlich gedacht, sie sieht uns nicht mehr. Das haben wahrscheinlich alle gedacht. Tja, hat doch nicht viel gefehlt. Hier sehen Sie nur. Paulines Strickjacke. Sie hängt immer noch auf der Stuhllehne. Sie haben doch tatsächlich vergessen, sie mitzunehmen. Mein Gott. Kinder. Was aus den Kindern wird. Ich darf gar nicht dran denken. Was fehlt schon das durch den Dreck geschleifte Herz eines Kindes? Ob wir sie wiedersehen werden? Und das alles haben wir diesen Scheißkerlen da draußen zu verdanken. Haben Sie gesehen, als wir ankamen? Kein Mensch hat sich blicken lassen. Aber als man uns abgeholt hat, da standen sie hinter den Scheiben. Die Nasen drückten sie sich platt. Am liebsten wären sie rausgekommen und hätten gefragt, ob sie die Handschellen mal anfassen dürfen. Wie billig und gemein ist das alles. Es widert einen an. Ich sage Ihnen, ein Mann wie der heilige Hieronymus wusste, was er tat. Wir sollten Türen und Fenster zunageln und die da draußen in ihrem eigenen stinkenden Unrat verfaulen lassen. Vaucourbet und Geoffroy. Das waren die Schlimmsten. Und Marescot, der wieder mal Schiss hatte, dass man ihn übersehen könnte. Und Fourreau war kreidebleich und flüsterte immer, ich muss etwas tun, ich muss etwas tun. Dafür war Coulon rot wie ein Tutor. Und wissen Sie warum? Weil er eingenickt war, als sie gegen die Tierquälerei vom Leder zogen und weil er überhaupt nicht wusste, worum es ging. Wenn man die Tiere töten soll, die den Pflanzen schaden, dann müsste man auch das Vieh umbringen, denn es frisst Gras. Aber das wollte er natürlich um Gottes Willen nicht zugeben. Und als dann noch Erto den armen Gui nach vorn geschleppt bringt, damit sie sich an seinem trostlosen Gestammel aufgeilen können. Schließlich sind wir gemeingefährdige Bässchen, weil wir uns unterstehen, unsere Pächter gelegentlich an die überfällige Pacht zu erinnern. Und dann dieses Schwein von Petit. Ja, ja. Ich hätte aufstehen sollen, ihm eine runterhauen. Oh, nein. Oh. Mensch. Und mich wieder auf meinen Platz setzen. Ganz kühl. Wie lange es sich die Gemeinde dann noch mit ansehen wolle, dass sich zwei spinnerte Wüstlinge weigern, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Ei, wie unsere liebe Witwe Baudin da geklatscht hat. Und als ich Gorju zu der Behauptung verstieg, sie hätten Milly geschwängert... Aber er war es! Er! Ja, da war sie es, die am lautesten danach schrie, dass sie dem armen Kind eine Rente aussetzen müssten. Und warum, ich sage Ihnen, Pikachu, der ganze Radau war der schönste Beweis, dass wir ins Schwarze getroffen haben. Dem armen Belgium stand der Schweiß auf der Stirn vor Angst, dass wir ihm die Wirtschaft ruinieren. Na, das hat der Graf dann verhindert. Und ich dachte zuerst, das soll ein Witz sein. Das dachte ich auch. Bis zum nächsten Morgen. Mein Gott, sie sind über uns hergefallen wie die Straßenköter. Oh ja, Pikachu, zeige deinen Mitmenschen ihr Spiegelbild und sie werden über dich herfallen wie die Straßenköter. Wir wollten immer in einem Elfenbeinturm leben. Aber ein Meer von Scheiße schlägt an seine Mauern. Wissen Sie, was ich möchte, Pikachu? Aber lachen Sie mich nicht aus. Ich hätte Lust, ein bisschen zu schreiben. Sie meinen, abzuschreiben? Ja, irgendetwas. Einfach eine Feder übers Papier gleiten lassen. Welches sich Zeile für Zeile immer weiter und weiter mit den sanften Wogen der Schriftzüge bedeckt. Mir geht es ganz genauso, Mama. Können Sie sich eigentlich an meinen Schreibtisch erinnern? Die Ärmelschoner hatten das Kiefernholz poliert. Es glänzte wie mit Lack überzogen. Und mein Tintenfässchen aus Porzellan, dessen Deckel aus irgendeinem Grund nicht richtig passen wollte. Und die Streusandbüchse nicht zu vergessen. Ja, und den Tintenfleck. Denn um der Wahrheit die Ehre zu geben, mein lieber Pikachu, meinen Schreibtisch zierte ein übler Tintenfleck, von dem ich bis heute nicht genau weiß. Die jungen Burschen konnten es einfach nicht ertragen, dass mein Schreibtisch in jungfräulicher Reinheit erglänzte, während ihre übersät mit Tintenflecken waren. Aber ich richtete es so ein, dass immer ein Blatt Papier auf dem Tintenfleck zu liegen kam. Ja, es war wirklich ein Dienst an der Schönheit, Bouvard. Das lässt sich nicht in Abrede stellen. Wenn man in 100 Jahren diese Akten zur Hand nimmt, pflegte Monsieur Duval zu sagen, dann wird man kaum noch glauben können, dass eine menschliche Hand diese Schriftzüge hervorzubringen vermutet. Aber meine Handschrift war auch nicht von schlechten Eltern. Vergessen Sie das nicht, Pikachu. Sie war vielleicht etwas wuchtiger als Ihre, etwas weniger spirituell, aber was das Gleichmaß betrifft, Schräge, Oberlänge, Unterlänge, Abstände. Als gäbe es gar nicht mehr diese plumpen Knochen, Sehnen und Muskeln. Als wüchse die zarte Linie der Schrift geradewegs aus dem Kopf aufs Papier. Pikachu, hören Sie auf. Aber was wollen wir schreiben? Wir haben schließlich keine Akten hier. Stimmt, wir müssten uns welche aus Paris kommen lassen. Oder wir nehmen eins von unseren Büchern. Und welches? Machen Sie die Augen zu und ziehen Sie eins heraus. Hier. Ein Wörterbuch. Wörterbuch der gemeinen Plätze von Gustave Flaubert. Egal, auf den Inhalt kommt es nicht an. Nein, Bouvard, Gott sei Dank. Also los, worauf warten wir noch? Suchen wir unsere alten Federn hervor. Und die Tinte. Und die Streusandbüchse. Haben Sie übrigens jemals dieses neumodische Löschpapier ausprobiert, Bouvard? Ich habe es ausprobiert. Wir brauchen es nicht. Hoffentlich ist die Tinte nicht eingedickt. Bloß nicht. Stockende Tinte ist der Tod jeder Schrift. Aber wir werden uns erstklassige Tinte besorgen, Fetische. Englische Tinte, die läuft wie Öl, sage ich Ihnen. Und sie verblasst nicht. In 100 Jahren nicht. Sie ist eben licht, ey. Wirklich nicht echt und nicht wie dieses Zeug, das bloß so tut, als wenn es nicht echt wäre. Und in Wahrheit ist es überhaupt nicht licht echt. Nicht ein bisschen. Entwickelte sich eine Fähigkeit in ihrem Geist, nämlich die Dummheit zu sehen und sie nicht mehr zu dulden. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist ein ordentliches Schreibpult. Zwei Schreibpulte. Und die stellen wir dann nebeneinander. Oder ein Doppelpult, wie ein flaches Dach. Auf der einen Seite stehen Sie und auf der anderen Seite stehe ich. Und wir schreiben. Und das Kratzen unserer Federn wird sich in der Luft über unseren Köpfen durchdringen. Wie sich das Atemholen zweier Menschen durchdringt, die ganz vertraut miteinander sind. Und ganz versunken ineinander. Und wenn ich den Blick vom Papier hebe, lieber Freund, dann schauen wir uns einen Atemzug lang in die Augen. Finden Sie das nicht schön? Wir werden verdammt froh und zufrieden sein. Das haben wir es aber auch verdient. Man muss bloß durchhalten. Man darf sich bloß nicht entmutigen lassen. Man muss sich eben immer wieder hochrappeln. So wie wir. Man darf den Glauben nicht verlieren. Die Hoffnung. Man darf die Hoffnung nicht verlieren. Nein. Bouvard und Pécuchet. Nach Gustave Flaubert von Thomas Fritz. Mit Hermann Lause und Ulrich Wildgruber. Musik Klaus Bulert, Schnitt Monika Brumund, Ton Brunhild Thomas, Regieassistenz Katrin Martin, Regie Jörg Jannings. Eine Koproduktion Deutschlandradio Berlin mit dem Südwestfunk 1994.